Father, bless this time, I pray. Vater, segne diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. I want you to turn to John chapter 8. Gehen wir zu Johannes Kapitel 8. And I want to begin to explore what discipleship is. Ich will jetzt einen Ausflug in die Jüngerschaft unternehmen. I think discipleship is one of the most misunderstood things in Christianity. Das ist eine der missverstandensten Sachen im Christentum. When you hear the word discipleship, denn wenn man nämlich das Wort Jüngerschaft hört, a lot of people get a little fear. Bekommen die Leute gleich Angstzustände. And they think, oh boy. Und denken sich, nicht schon wieder. Now it gets serious. Jetzt wird's ernst. Now it's going to get hard. Jetzt wird's schwierig. Now it's going to be the kind of Christianity that I don't want. Jetzt ist es aus mit lustig im Christentum. But actually it's very much the opposite. Aber es ist ganz das Gegenteil der Fall. When Jesus said in Matthew chapter 11, als Jesus in Matthäus 11 sagte, verse 28, Vers 28, he said, "Come unto me, komm zu mir, all you that are heavy laden, ihr die alle mühsam oder schwer beladen seid. I will give you rest." Ich gebe euch Ruhe. That's a call for salvation. Ist der Ruf zur Errettung. Come unto me. Kommt zu mir. Come to me. Kommt zu mir. I'll give you rest. Ich gebe euch Rast. Then he says, "Take my yoke upon you." Dann sagt er, nehmt mein Joch auf euch. And that word yoke is a metaphor for discipleship. Joch ist ein Metaphor für Jüngerschaft. Take my yoke upon you. Nehmt mein Joch auf euch. And it gives the picture of go the same way that I am going. Das illustriert bloß, dass man den gleichen Weg gehen soll, den er geht. Like with oxen, right? Wie bei Ochsen. Let's be yoked together and you go with me. Sind wir zusammen verbunden, also zusammen gejocht. Take my yoke upon me. Nimm mein Joch. And learn of me. Und lern von mir. Learn, this is discipleship, learn. Lernen, das ist nämlich Jüngerschaft. Discipleship is becoming like Jesus. Jüngerschaft ist so wie Jesus zu werden. But there's a wrong way that's very destructive. Doch es gibt einen zerstörerischen und falschen Weg. And there's a glorious way. Und da gibt es einen herrlichen im wahrsten Sinne des Wortes. Great joy and a great privilege. Und da, der ist eine große Freude und ein großes Privileg. Take my yoke upon you and learn of me. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. For I am meek. Denn ich bin sanft. And humble of heart. Und demütig. This is our teacher. Das ist unser Lehrer. This is the one we're yoked up with. Mit dem sind wir zusammengejocht. He is not a harsh Jesus. Es ist nicht ein sehr strenger, harter Jesus. He doesn't have a whip. Er hat keine Peitsche. He's meek and humble. Er ist sanft, er ist demütig. And then he says, dann sagt er, "For my yoke is easy and my burden is light." Mein Joch ist leicht und meine Sanft ist This oft is the essence of discipleship. Das ist die Essenz, das Wesentliche der Jüngerschaft. If your discipleship is not like this, it's the wrong kind of discipleship. Denn wenn deine Nachfolge oder Jüngerschaft nicht so ist, wie da beschrieben, ist es eine falsche. Now look at John chapter 8. Gehen wir nach Johannes Kapitel 8. Verse 31. Vers 31. And to the Jews who had believed him, Jesus said. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. If you continue in my word, wenn ihr in meinem Wort bleibt, you are truly my disciples. So seid ihr wahrhaft meine Jünger. Then you will know the truth, und werdet die Wahrheit erkennen. And the truth will set you free. Und diese Wahrheit wird euch frei machen. There's something we have to know. Da ist etwas, was wir wissen müssen. There's a truth. Da gibt's eine Wahrheit. If we can put all of what Jesus taught into one statement, wenn wir alles, was Jesus gelehrt hat, auf eine Feststellung zusammen schmelzen lassen. What is that statement? Was wäre dieser komprimierte Satz? And if I know that statement, und wenn ich diesen komprimierten Satz, if I know that truth, I will be free. Weiß, dann bin ich frei. I will be so free, I will flip and make and scream and shout and praise so frei, the Lord. Da werde ich in Preisen herumspringen und jodeln. It will be so glorious. Es wird so herrlich sein. Now we could sum up the law and the prophets. Das Gesetz und die Propheten kann man zusammenfassen. Jesus did in Matthew 7:12. Wie das Jesus getan hat in Matthäus 7:12. The law and the prophets can be summed up in this. Das Gesetz und die Propheten kann man zusammenfassen als das. Love your neighbor. Lieb deinen Nachbarn. Let's say this. Do unto others as you would have them do to you. Behandle andere so, wie du dir von denen erwartest, behandelt zu werden. That's the law and the prophets. Das ist das Gesetz und die Propheten. And he illustrated it in John 8 when he said, if you have no sin, throw the first stone. In Johannes 8 hat das dann eben illustriert, indem er gesagt hat, wer keine Sünde hat, werfe den ersten Stein. If you were in her situation, would you want to be stoned? Wenn du in ihrer Situation wärst, hättest du das gerne, gesteinigt zu werden? No. Then why do you want to stone her? Warum wollt ihr sie steinigen? This is the essence of the law. Das ist die Essenz des Gesetzes. But the essence of the law was interpreted to mean something like this. Aber die Essenz des Gesetzes hätte so aufgefasst werden sollen. Justify yourself in the sight of men. Rechtfertige dich vor den Augen der Menschen. By judging others. Bei indem du andere verurteilst. Who are outwardly doing. Die äußerlich tun. What you inwardly want to do. Was du innerlich eigentlich auch tun willst. Or what you inwardly are doing. Oder innerlich eher auch tust. Justify yourself, indem du dich rechtfertigst, by condemning others, andere zu verurteilen, for what they do outwardly, für das, was sie äußerlich tun, that you secretly do inwardly. Dass du eigentlich innerlich selber am Machen so, willst. Stone the woman, steinige die Frau, for committing adultery, für den, wegen dem Ehebruch, but you do it inside. Aber du machst es innerlich sowieso. And by killing her, you make yourself feel better. Und wenn du sie umbringst, dann geht es dir besser. And you make yourself look good in front of people. Und das von anderen schaust du dann gut aus. And that's what the law became. Besser. Und so wurde das Gesetz eigentlich pervertiert. Much of that is in Christianity. Und im Christentum ist das so. Much of discipleship today is not even doing unto others as you would have them do to you. Viel der Jüngerschaft bedeutet gar nicht mehr, dass man die anderen so behandelt, wie man behandelt werden will. Now Jesus said, if you know the truth, Jesus sagt, wenn du die Wahrheit weißt, the truth will set you free. Dann wird dich die Wahrheit freisetzen. If we could put all of Jesus's teaching into one statement, und what would it be? Eben, wenn wir jetzt alle Bemerkungen von Jesus zusammengießen würden in eines. And this statement is the essence of everything. Und das ist das Kern von allem, der Schlüssel. This statement makes the Great Commission clear as day. Und der macht den Missionsbefehl ganz so kristallklar. All authority has been given to me in heaven and earth. Alle Autorität ist mir im Himmel und auf Erde gegeben. This is the end of Matthew 28. Das ist ganz am Schluss vom letzten Matthäus-Kapitel. All authority has been given to me in heaven and earth, Jesus. Alle Autorität wurde mir am Himmel und Erde gegeben. Therefore, deshalb, go into all the world, geh in alle Welt, and make disciples of all nations, und macht Jünger aus allen Nationen. Baptizing them in the name of the Father, taufe sie im Namen des Vaters, and the Son, des Sohnes, and the Holy Spirit, und des Heiligen Geistes. Teaching them to obey me in everything. Und lehre sie, mir in allem zu gehorchen. Ooh. Oh, that's hard. Das ist schwer. Does that sound hard? Klingt das nicht schwer? Not if you know the truth. Nein, wenn du die Wahrheit kennst. The truth, die Wahrheit, that sets us free. Die uns freisetzt. If the law is do unto others as you have done unto you. Wenn das Gesetz sagt, die anderen so zu behandeln, wie du dich von ihnen behandelt möchtest werden. All of the Lord's commandments can be summed up in this statement. Dann können die Gebote des Herrn alle in das zusammengefasst do werden. Do unto others. Tu anderen. As I have done to you. Behandle andere so, wie ich dich behandle. That's discipleship. Das ist Jüngerschaft. That is pure discipleship. Das ist die reinste, in der kristallinsten Form gelebte Jüngerschaft. Anything other than that is another form of discipleship. Alles andere ist eine falsche oder eine andere Form von Jesus Jüngerschaft. Never expects us to do anything or to be anything. Jesus erwartet nicht von uns irgendjemand oder was zu sein oder irgendwas zu tun. Dass er nicht uns gegenüber ist. Now I want you to turn to 2 Corinthians 3. Gehen wir zu 2. Korinther 3. Now this truth sets us free. Diese Wahrheit setzt uns frei. Because if a disciple is someone who is in the process of becoming like Jesus. Denn wenn ein Jünger jemand ist, der auf dem Weg, in dem Prozess ist, wie Jesus zu werden. What does it mean to become like Jesus? Was bedeutet das dann letztendlich? Can I become like Jesus? Kann ich wie Jesus werden? There's one way and there's a wrong way. Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg. In Isaiah chapter 14, verse 14. In Jesaja 14, Vers 14 steht. The fifth I will of Lucifer was what? Das war das, wo Lucifer den fünften Satz begonnen hat mit dem Ich will. The fifth I will was I will be like the Most High. Da sagte, ich werde wie der Allerhöchste sein. This is another form of discipleship. Das ist eine andere Form oder falsche Form der Jüngerschaft. It's a discipleship that is idolatry. Es ist eine Jüngerschaft, die eigentlich Götzendienst Where ist. I think that I can be like God. Wo ich eben in der Verblendung lebe, dass ich wie Gott sein kann. And what I'm actually saying is I will be like God without God. Im Endeffekt heißt es, ich werde wie Gott sein und brauche ihn gar nicht dazu. And we can be pulled into that. Und wir können da hineingesaugt werden. And then discipleship becomes such a burden. Dann wird die Jüngerschaft zu einer großen Last. The yoke is not easy, the yoke is not light. Das Joch ist nicht mehr sanft, es ist nicht mehr leicht. We're no longer free. Wir sind nicht mehr frei. We hate Christianity. Wir hassen das Christentum. We think, why did I ever become a Christian? This is so difficult. Wir fragen uns überhaupt, warum wir je Christ geworden sind, weil es so schwierig ist. Ja. It's not just difficult, it's impossible. Es ist nicht nur schwierig, sondern unmöglich. You are trying to be like God. Du versuchst, wie Gott zu sein. Because you think this is what discipleship means. Weil dass du denkst, das ist die Jüngerschaft. But it's Christ making us like him. Aber eigentlich macht uns Christus ihm selber, ihm gleich. Er gestaltet uns gleich. Look at 2 Corinthians chapter 3 and you see it so clear. 2. Korinther 3, da sieht man es sehr klar. And if you read this chapter, you see what discipleship is. Dieses Kapitel liest, dann seht ihr, was Jüngerschaft heißt. The Apostle Paul is comparing the ministry of Moses against the ministry of Christ. Paulus vergleicht den Dienst Mose mit dem Dienst Christi. And he says in the first verses. In den ersten Versen sagt er. He said that the letter kills, but the Spirit gives life. Dass der Buchstabe des Gesetzes tötet, aber der Geist bringt Leben. But he says that Christ has made us ministers of a new covenant. Aber er hat gesagt, Christus hat uns zu Dienern eines neuen Bündnisses gemacht. He has made us. Er hat es uns gemacht. I've not made myself. Ich habe mich dazu nicht he gemacht. Has done it. Er hat es getan. And then he tells us how he does it. Und dann sagt er uns, wie er es tut. But before he does, he compares the glory of Moses and the glory of the new covenant. Bevor er das tut, vergleicht er die Herrlichkeit des alten Bündnisses, des mosaischen, mit dem neuen. And he says that the glory of the old covenant, there was a glory there. There really was. Im alten Bündnis gab es auch einen großen Glanz. And Moses experienced it. Und Moses hat das erlebt. And it was glorious. Und das war wirklich glanzvoll. But it faded. Aber es ist verblasst. It was a fading glory. Es war eine Herrlichkeit, die verblasst. And this is what much of Christian experience is like. Und so ist auch die vieles von christlicher Erfahrung. It's a fading glory. Es ist eine, die verblasst. And we talk about when we got saved and great things that God did in the past. Und wir sprechen dann über Dinge, die passiert sind, wie wir errettet wurden und so überhaupt in der Vergangenheit. But what is he doing in the moment? Aber was macht er momentan? It's a glory that has faded. Es ist eben eine Herrlichkeit, die verblasst ist. And then he says in verse 8. Dann sagt er in Vers 8. That the glory of Christ is much more glorious than the glory of Moses. Denn die Herrlichkeit seines Angesichts ist viel herrlicher als die vom Angesicht Mose. This is what we should be experiencing. Das sollten wir erfahren. Every day. Jeden Tag. There should be such a glory in our midst. Es sollte so ein Glanz in unserer Mitte such sein. Such a glory. So ein gleißendes Licht. People come in. Dass Leute reinkommen. And they experience it. Und sie erfahren. And they actually take it away with them. Und sie nehmen es mit sich mit. And then it fades. Aber dann verblasst es. Well, you're so happy today. Du bist so glücklich heute. Well, I went to church. Ja, ich war beim Gottesdienst. I thought you don't believe. Ich habe gedacht, du bist ungläubig. I don't. Nein. But I just like being with those people. Ja, ich glaube nicht, aber ich glaube es auch nicht, aber mir gefällt es bei diesen Leuten. Somebody said a few weeks ago. Jemand sagte vor ein paar Wochen. I just like being with those people. Ich fühle mich wohl bei diesen Leuten. And they take a glory with them. Und die nehmen Herrlichkeit. But mit then sich. It fades. Aber die verblasst. But our glory doesn't fade. Aber unsere Glanz, der verblasst nicht. And here's how it works. Und so funktioniert es. If we skip down. Wir springen runter to verse 16. Zum Vers 16. Start with verse 17. Vers 17. Now the Lord is the Spirit. Der Herr aber ist der Geist. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Aber wo aber der Geist des Herrn ist, dort ist die Freiheit. Freedom. What is this freedom based on? Worauf basiert oder worauf ruht diese Freiheit? I am free. Ich bin frei. From having to be like Christ. Dass ich so wie Christus sein muss. On my own. Aus eigener Kraft. I am free from that. Ich bin davon frei. If I could have done this. Wenn ich das hätte tun können. Then Christ didn't have to die. Dann wäre ja Christus umsonst gestorben. In Romans 8:3. In Römer 8:3. But we could not do it. Aber wir konnten das nicht tun. But imagine if we had to try to do it. Aber stellt euch vor, wir hätten das trotzdem uns mühen müssen zu tun. Love each other. Liebt einander. You love each other because if you don't love each other. Ihr liebt einander, denn wenn ihr euch nicht liebt. When I come back, I'm going to be so mad. Wenn ich zurückkomme, werde ich so wütend sein. You love each other. Ihr liebt euch. It's the last word I'm telling you before I go. Bevor ich gehe, das letzte, was ich euch sage. If I find out, wenn ich herausfinde, that you are not loving each other, dass ihr euch einander nicht liebt, so ticked off. Ich bin so angefressen. You hear me? Hört ihr das? Love each other. Liebt einander. Now, why don't you come up here? Kommt, ich möchte, dass ihr darauf kommt. You see this ear? Seht ihr dieses Ohr? You see this knife? Siehst du dieses Messer? It's gone. Weg. That's a demonstration. Es ist eine Demonstration. To show you what I will do to you. Euch zu zeigen, was ich euch antue. If you don't love each other. Wenn ihr euch einander nicht liebt. My gosh. Um Gottes Willen. Let's love each other. Lasst uns voneinander lieben. This is the old covenant. Something like that's some weird form of discipleship. Das ist eine komische Form der Jüngerschaft. That's not even the old covenant. That's a perversion. Of the law. Das ist eigentlich eine Perversion des Gesetzes. And yet, that exists in churches. Aber das gibt's in Gemeinden heute. It exists in us. In uns. At times. Manchmal. Maybe for some, a lot of the time. Für manche sogar häufiger. But look what it says: where the Spirit of the Lord is, there's freedom. Wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Why is there freedom? Warum? Because Weil. Of this truth. Wegen dieser Wahrheit. Love each other liebt einander, as I've loved you. So wie ich euch geliebt Forgive habe. Each other Vergebt einander, as I've forgiven you. Wie ich euch vergeben habe. Obey me like I obeyed the Father. Gehorcht mir, so wie ich dem Vater gehorche. I'm not expecting anything from you ich erwarte von euch nicht irgendwas, that I've not done for you, das ich nicht für euch schon getan and will habe do through you. Und durch euch auch vollbringen werde. So my yoke is easy, my burden is light. Mein Joch ist sanft, meine Last. Now watch, verse 18. Vers 18. And we, with unveiled faces. Wir alle aber mit aufgedeckten Angesichten. Why would we veil our faces? Warum würden wir unser Gesicht verdecken? Why maybe do some here veil their face? Warum haben manche einen Schleier vor dem Gesicht? With guilt. Mit Schuld. And fear. Mit Furcht. A sense of judgment. Angst vor Strafe, because we have not confessed, weil wir nicht bekannt haben oder Buße gesagt haben, unsere Sünden bekannt haben by Christ. Und von Christus gereinigt, uns reinigen haben lassen. Two problems. Zwei Probleme. We don't know we can be cleansed. Wir wissen es gar nicht einmal, dass wir gereinigt werden können. Or we're just proud and we don't want to do it. Oder wir sind zu stolz, dass wir das zulassen wollen. And then it puts a veil over us. Dann haben wir einen Schleier vor uns. If we confess our sin, he's faithful and just to forgive us. Wenn wir unsere Sünden, wenn unsere Sünden zu ihm kommen und sie bekennen, dann wird er treu sein und er wird uns davon reinigen. Er wird uns reinigen. And when we are cleansed, und in gereinigtem Zustand we can behold him with open face. Sehen wir ihn mit offenem Angesicht. There's nothing that comes between. Da ist dann nichts mehr dazwischen. And what happens? Und dann schauen wir, was passiert. We are being transformed into his likeness. Werden wir in die Herrlichkeit des Herrn gleichgemacht. We are not changing ourselves. Das heißt, wir verändern uns nicht. That's idolatry. Das ist Götzendienst. Do I really, really, really, really think I can be like Christ? Glaube ich wirklich im Ernst, dass ich wie Christus sein kann? It's a joke. Das ist ein Witz. He was God in the flesh. Er war Gott im Fleisch. And I can be like him? Und ich kann so sein wie er? That's a slap in God's face. Das ist ja eine Watsche im That's Gesicht like Gottes. The greatest expression of arrogance and pride. Das ist ja eigentlich der größte Ausdruck von Arroganz und Stolz. But he can transform me into his likeness. Er kann mich aber gleichgestalten in sein Ebenbild. With an ever increasing glory. mit immer mehr zunehmender Herrlichkeit, which comes from the Lord, die durch den Herrn kommt, who is the Spirit. Der Geist. Discipleship comes from the Lord. Nachfolgeschaft kommt vom Herrn. It's the greatest privilege I could ever experience. Das größte Privileg, was ich je erfahren kann. It is the greatest joy we could ever experience. Die größte Freude, die ich je erfahren kann. To be yoked up with Christ. Mit Christus in einem Gespann. Who is meek and humble. Der sanft und demütig ist. And takes us with him. Und uns mitnimmt. And as we behold him. Und während wir ihn anschauen. With an open face. Mit offenem Angesicht, as we look at who Jesus is, und dann sehen, wie er ist, and what he's done, und was er getan hat, and what he's promised he will do, und was er auch versprochen hat, noch zu tun, we can never be the same. Dann können wir nicht mehr die gleichen sein. And we're transformed into his likeness. Und wir werden gleichgestaltet in sein Ebenbild. And it's me, und das bin ich. But it's not me. Und trotzdem nicht ich. It's this Galatians 2:20 thing. Es ist dieses Paradox von Galater 2:20. I'm crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. But I'm alive. Aber trotzdem lebe ich. But yet it's not I. Trotzdem nicht ich. It's not I who live. Es ist nicht. Wait a minute. Ist nicht ich. I'm crucified. Ich bin gekreuzigt. I'm dead. Ich bin tot. But I'm alive. Und trotzdem lebe ich. But it's not me who's living. Aber eigentlich nicht ich, it's der lebt. It's Christ who lives in me. Es ist Christus, der in mir and lebt. The life that I now live. In the flesh, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, I live by the faith of the Son of God, lebe ich jetzt durch den und im Glauben des Sohnes Gottes, who gave himself for me, der sich meinetwegen geopfert hat. I think I'm understanding it. Ich glaube, ich verstehe das jetzt. To be like Christ, wie Christus zu sein, is to reflect him. Ist ihn zu reflektieren. And when I think it's me, und wenn ich glaube, das bin the ich, glory fades. Dann lässt der Glanz nach. Wow. This is Christ. Das ist Christus. Who is this man? Wer ist dieser Mann? He would get in the boat. Er steigt in ein Boot. He'd say, get in the boat, and then he'd fall asleep. Er lässt ins Boot einsteigen, schlaft dann ein. Then the waves would come. Dann kommen die Wellen. They would scream, Lord, wake up, we're perishing. Und dann die Panik, der Sturm, der Lärm, die Panik. Wake up, we're gonna dann die. Schreien sie, dann wecken sie ihn auf. And he's like, er reibt sich den Schlaf aus den What's Augen. Going on? Was ist hier los? Be still. Seid ruhig, legt euch. Und auf einmal ist Ruhe. Quack. Quack. And they say, who is this? Und dann fragen sie sich, man? Wer ist dieser Mann? Who is he? Wer ist that er? Even the wind would listen to him. Ja, selbst der Wind gehorcht. Even the waves would listen to him. Ja, selbst die Wellen gehorchen. Who is this? Wer ist das? Do you know what's wrong with discipleship today? Wisst ihr, was verkehrt läuft bei der Jüngerschaft? We're not disciples? Und warum? Woran es liegt, dass wir keine Jünger sind? Because we don't understand who he is. Weil wir nicht verstehen, wer er ist. One person said, eine Person sagte, we just don't get it. Wir schnallen das nicht. And when we don't get it, it produces a deadness inside of us. Und wenn wir das nicht schnallen, dann haben wir eine innere Leblosigkeit. And there's no glory reflected. Und es wird kein Glanz reflektiert. And then we believe the lie that we have to generate this glory. Dann glauben wir an die Lüge, dass wir diesen Glanz selbst aus uns hocharbeiten which müssen. Which we never could. Und das könnten wir nie. Discipleship is becoming like Christ. Jüngerschaft bedeutet, wie Christus zu werden. By gazing at Christ. Indem man auf Christus and being transformed schaut. Into his image. Und dadurch, wenn man ihn beobachtet, transformiert wird. But here's a warning. Jetzt kommt die Warnung. Jesus said. Jesus sagt. If any man wants to be my disciple, wenn jemand mein Nachfolger sein will, you got to deny yourself. Muss man sich selbst verleugnen. You see, you can't focus on you and me at the same time. Du kannst nicht gleichzeitig auf dich und auf mich schauen. It's not a matter of giving up this and that. Das heißt nicht unbedingt, dass man das und das aufgibt. Barnabas was a very wealthy disciple. Barnabas war zum Beispiel ein sehr wohlhabender Jünger. Joseph of Arimathea was a very wealthy disciple. Joseph von Arimathea ebenfalls. Has nothing to do with whether I'm poor or rich. Hat nichts zu tun, sich arm zu machen oder reich zu sein. It has to do with who I choose to focus on. Sondern es hat damit was zu tun, für wen ich mich entscheide, zu meinem Beobachtungsziel zu machen. Jesus I will follow you. Jesus, ich werde dir folgen. Not interested. Interessiert mich nicht. Not interested. I'm not interested in you following me. Es interessiert mich nicht dein Nachfolgen. You see, it's all about me. Sondern es geht um mich. It's about me becoming like you. Es geht darum, dass ich wie du werde. Unless a man denies himself, außer ein Mann verleugnet sich. Unless a man is willing to look away from himself, außer er möchte, will von sich wegschauen. And give all the glory to God, und all die Herrlichkeit, Dank, Ehre und Lob Gott geben. You cannot follow me. Kannst du mir nicht folgen. You cannot, it's impossible. Es ist unmöglich. Because discipleship is all about focusing. Weil Nachfolgeschaft ist nämlich genau das, sich auf Christus zu fokussieren. I'll close with that. Damit möchte ich dann abschließen. I could talk till 4 in the afternoon. I'm ich könnte bis 4 am Abend darüber weiterreden. So 4 am Nachmittag. So bin ich davon beeindruckt. Come back next week, we'll continue. Kommt nächste Woche und wir reden weiter. Then we're going to talk about who is Jesus. Dann sprechen wir darüber, wer Jesus who ist. Actually is Jesus. Wer ist Jesus? Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Herr im Himmel, we thank you wir danken for freedom, für Freiheit, that we don't have to produce something. Dass wir nicht etwas hocharbeiten müssen. We just need to receive. Wir müssen empfangen. And in obedience, in Gehorsam, reflect what we've been given. Das reflektieren, was uns gegeben wurde. Maybe there's somebody here this morning, vielleicht ist hier jemand heute Morgen. And you've never received Jesus. Und du hast Jesus noch nie persönlich begegnet. John the Baptist called him the Lamb of God, Johannes der Täufer nannte ihn das Lamm Gottes, who takes away the sins of the world. Der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Have you ever taken a moment, habt ihr je einen Moment innegehalten and prayed, und gebetet? Jesus, Jesus, take away my sin. Nimm meine Sünde weg. Be the Lamb of God in my life. Sei das Lamm Gottes in meinem Leben. Wash me clean. Wasch mich rein. Through your blood. Durch dein Blut. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to follow you. Möchte dir nachfolgen. I want to learn about you. Möchte von dir lernen. How you're meek. Wie du sanft bist. How you're gentle. Sanftmütig. And humble of heart. Und demütigen Herzens. Forgive me. And vergib mir. Cleanse me. Reinige. Open my eyes, öffne meine Augen, that I might see you. Dass ich dich sehen möge. And Lord, if there's anyone here today, Herr, wenn jemand hier ist, that is really discouraged, der wirklich entmutigt ist, I pray for them this morning. Dann bete ich diesen Morgen. Lord, we all look to you. Herr, wir schauen zu dir. We can all be discouraged. Wir können alle so leicht entmutigt we just sein. Want to look away from ourselves this morning. Wir wollen voneinander weg, wir wollen wegschauen von uns selbst. Just look at you. Und dich anschauen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus.